euch, die dann heute mit mir nach Hause hinwehren. Mülli, Johannisbeer. Wissen Sie, warum ich die süßen Kleinen von Sandy so sehr liebe? Die sind immer so frisch, weil die gar nicht erst alt werden. Sind die frisch, die Frauen, die Kinder, immer frisch, immer frisch. Öfter mal was Frisches. Thank you.